ziemlich clever«, Hörnli nickte. »Aber die armen Schafe wollten doch sicher raus aus der engen Schlucht. Ich als Schaf hätte jedenfalls nicht den Rest meines Lebens dort verbringen wollen. Ich wäre lieber frei herumgelaufen.« »Kann schon sein, dass sie es anfangs nicht so toll fanden. Meine Oma hat erzählt, dass es einen großen, sehr aggressiven Schafbock gab, der absolut keine Lust hatte, in der Schlucht festzustecken. Auf alles, was sich ihm näherte, ging er mit den Hörnern los. Er hat sogar versucht, den Zaun niederzutrampeln, und um ein Haar wäre ihm das auch gelungen. Dann wäre die ganze Herde abgehauen.« »Ein echter Schafsheld«, Hörnli grinste bewundernd. »Für die hungrigen Dorfbewohner war er kein Held. Der Häuptling hat ihn getötet und es gab ein großes Festessen. Den Bockschädel haben sie an der Tempelwand aufgehängt. Das alles hat sich lange vor meiner Geburt abgespielt. Aber wenn ich in den Tempel gehe, sehe ich den Schädel immer noch.« »Oh«, Hörnli wirkte beklommen. »Meine Oma hat mir aber auch von einer sehr intelligenten, abenteuerlustigen Schafsdame erzählt«, fuhr Wolf fort. »Die ist die ganze Zeit die Steilhänge der Schlucht hochgeklettert. Vor lauter Klettern ist sie gar nicht zum Grasfressen gekommen und war deshalb extrem dünn. Sie war das dünnste Schaf überhaupt. Meine Oma mochte sie und hat sie Baba genannt, weil sie die ganze Zeit Ba, Ba gemacht hat.« »Was ist mit ihr passiert?« fragte Hörnli. »Eines Tages hat sie einen Pfad entdeckt, der fast bis an die obere Kante der Schlucht führte. Von dort hat sie zu ihrer Herde runtergeblökt. Sie wollte sie ermuntern, mit ihr die Welt zu erkunden.« »Also sind sie alle entwischt?« »Nein, irgendjemand hat die Schafe beobachtet und aufgehalten. Der Häuptling war wirklich sauer auf Baba. Er sagte, ein Schaf, das ständig nur an Flucht denkt und kaum Fleisch auf den Knochen hat, ist die reinste Grasverschwendung. Deshalb hat er Baba getötet. Es gab wieder ein Festessen im Dorf. Diesmal ein sehr kleines. Und den Schädel haben sie auch in den Tempel gehängt.« »Arme Baba«, rief Hörnli. »Ja, ganz schön gemein. Aber es war wirklich lange vor meiner Geburt. Heutzutage läuft es mit den meisten Schafen viel besser. Wir behalten auch nur die, die nicht ständig Probleme machen. Und weißt du was? Wenn der gehorsamste Bock und das am wenigsten unternehmungslustige Schaf gemeinsam Lämmer bekommen, dann sind die wie ihre Eltern. Brav und pflegeleicht. Lammfromm eben. Mittlerweile können wir die Schafe sogar manchmal aus der Schlucht lassen.« »Und sie kommen zurück?« fragte Hörnli erstaunt. »Nicht von alleine. Sie mögen die Schlucht immer noch nicht. Deshalb gibt es ja mich. Ich bin ihr Schäfer.« Wolf hob stolz seinen Stock. »Ich öffne morgens das Gatter und lasse die Tiere raus. Tagsüber, während sie Gras fressen, passe ich auf sie auf. Und abends bringe ich sie zurück in die Schlucht und schließe das Tor. Wenn ein Schaf nicht mit zurück will, jage ich es mit meinem Stock und schlage es, bis es spurt.«